Kundgabe 3642. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.12.1945. Anerkennen des Erlösungswerkes nötig zur Seelenreife. Zur Erlangung der Seelenreife gehört unwiderruflich das offene Bekenntnis Christi und seines Erlösungswerkes. Es kann der Mensch nicht reifen ohne Liebe. Wer aber die Liebe hat, der erkennt auch den, der sich aus Liebe für die Menschheit geopfert hat. Er weiß auch, dass Christus den Tod am Kreuze auf sich nahm als Sühne für die große Schuld der Menschheit, dass er also diese erlösen wollte von endlos langer Zeit der Gefangenschaft. Und folglich wird er auch dieses Werk der großen Liebe und Barmherzigkeit anerkennen und sich selbst unter das Kreuz Christi stellen, um auch der Gnaden des Erlösungswerkes teilhaftig zu werden. Die Gnaden des Erlösungswerkes aber bewirken erst das Ausreifen der Seele. Denn der Erlöser selbst zieht nun die Seele zu sich, zur Höhe. Er vermittelt ihr Kraft, das Rechte zu wollen und zu tun. Wer Jesus Christus und sein Erlösungswerk nicht anerkennt, der bleibt in der Gewalt des Satans. Er bleibt schwachen oder gottabgewandten Willens. Die Seele bleibt auf niedriger Entwicklungsstufe stehen, denn ihr fehlet die Liebe. Die Liebe aber erkennet Jesus Christus, denn wo die Liebe ist, ist auch die Weisheit, die Erkenntniskraft für die reine Wahrheit. Und so wird dem Liebenden das Erlösungswerk Christi voll und ganz verständlich sein. Während der lieblose Mensch in vollster Unkenntnis ist über Sünde und Schuld der Menschheit, über Sinn und Zweck des Erdenlebens, über das Ziel und die Aufgabe des Menschen auf Erden. So er um dieses alles weiß, ist sein Lebenswandel schon ein Leben in Liebe. Und dann wird ihm der göttliche Erlöser nur das Sinnbild tiefster Liebe sein, den er anerkennen muss und den er auch bekennet vor der Welt, so dies von ihm gefordert wird. Und dann strebt seine Seele zur Höhe, und sie erreichet auch sicher ihr Ziel, weil sie nicht aus eigener Kraft strebet, sondern mit Jesus Christus, weil ihr Wille von ihm gestärkt wird und die Seele unausgesetzt Kraft und Gnade zugeführt erhält. Denn seine Verheißung lautet: Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Der Glaube an Jesus Christus und sein Erlösungswerk ist unbedingt erforderlich, um selbst in das Reich eingehen zu können, das ewiges Leben bedeutet für die Seele, das Licht und Kraft erfüllt ist und Glückseligkeit bedeutet, das Jesus denen verheißen hat, die an ihn glauben, weil diese sich bemühen werden, ihm nachzufolgen und ein Leben in Liebe zu führen, wie Jesus es ihnen auf Erden vorgelebt hat. Denn nur die Liebe trägt ihnen höchste Seligkeit ein in der Ewigkeit. Amen.